gab, einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er lehrt ihn jeden Schmaus. Die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus, so oft er trank daraus. Und als er kam zu sterben, zählte seine Städt im Reich. Gönnt alles seine Erben, den Becher nicht zugleich, gönnt alles seine Erben, trank letzte Lebensglut und warf